Bitişen. Guten Tag, ich heiße Dr. Korkmaz. Ich bin Dienstverbände auf dieser Station. Ich würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Michaela Neuhöfer. Könnten Sie Ihren Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, Neuhöfer schreibt sich NEUHÖFER. Neuhöfer. Neuhöfer, Ja. eine weibliche Name. Ja. Ich Frau, bin eine Frau. okay. Frau Neuhöfer, wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. Und wann sind Sie genau geboren? Am 15. Februar 1993. Und wie groß sind Sie? 1,73 Meter. Und wie viel wiegen Sie? 64 Kilo. Okay, Frau Neuhöfer, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe seit circa 2 Tagen habe ich Bauchschmerzen, die jetzt immer schlimmer werden. Und deswegen, die in der letzten Nacht waren die schon so schlimm, dann musste ich jetzt heute Morgen ins Krankenhaus gehen, in die Klinik gehen und hoffe, dass sie mir helfen können. Okay, Frau Neuhöfer, aktuell haben Sie diese Schmerzen? Ja, seit 2 Tagen. Wie könnten Sie auf eine Schmerzskala diese Schmerzen einordnen? Null kein Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen bedeutet. Ich würde sagen 7. 7, es ist so viel. Möchten Sie etwas um Ihre Schmerzmittel oder könnten Sie bis Ende des Gesprächs aushalten? Ja, danke. Ich habe schon heute Nacht mal eine Paracetamol-Tablette genommen, aber sie hat nicht viel geholfen. Aber ich denke mir, ich kann jetzt noch abwarten. Okay. Frau Neuhöfer, wo genau die Schmerzen? Ja, die sind so, anfangs waren sie mehr so um den Bauchnabel herum. Und jetzt sind sie ein bisschen mehr schon so ein bisschen mehr rechts im Bauch, unten im Bauch und auch ein bisschen im mittleren Bauch. Das heißt, ein bisschen die Schmerzen wandern, oder? Ja, sie sind von der Mitte ein bisschen mehr nach rechts gewandert. Okay, momentan oder seit 2 Tagen strahlen diese Schmerzen irgendwo hinaus? Nein. Okay, könnten Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Dumpfartig, kolikartig oder stechend? Mehr dumpf. Dumpf. Mehr dumpfer Schmerz, ja. Okay, Aber ich kann und nicht gut auf den Bauch draufdrücken, dann tut es mir auch sehr weh. okay, ich verstehe. Und Neuhöfer, Frau Neuhöfer, wie ist Ihr Appetit? Normalerweise ist der Appetit gut, aber jetzt seit 2 Tagen habe ich keinen guten Appetit. Ich habe auch kaum was gegessen und mir ist auch übel. Ja. Okay, fühlen Sie sich fiebrig? Ja, ich habe so ein bisschen heute Morgen so ein bisschen Schüttelfrost gehabt und dann habe ich Temperatur gemessen und da hatte ich so im Mund 38,2, 38,3. 38,2. Gut. Okay. Ist Ihnen übel? Ja, mir ist übel, aber so kurz vorm Erbrechen. Aber erbrochen habe ich noch nicht. Okay. Okay, Frau Neuhöfer. Hatten Sie in der letzten Zeit einen Unfall? Nein. Keinen Unfall. Okay. Und Haben Sie bemerkt irgendwelche Auslöser? Nein, ist mir nicht bekannt. Nee. Okay. In der letzten Zeit haben Sie ab oder zugenommen? Nein, mein Gewicht ist unverändert. Innerhalb der letzten Monate hat sich da nichts geändert. Okay. Haben Sie noch etwas Beschwerden, zum Beispiel enge Gefühl oder Husten und so weiter? Nein, Husten habe ich nicht. Enge Gefühle habe ich eher auch nicht. Nee. Nee. Okay. Okay, Frau Neuhefer, ist Ihnen irgendwelche Allergie oder Unverträglichkeit bekannt? Ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Da brauche ich dann so einige Wochen im Jahr, im Frühjahr brauche ich dann auch manchmal Asthmaspray. Asthma-Spray, Aber okay. nur so meist in der Zeit Ende April bis Anfang Juni. Und dann brauche ich das aber nicht mehr. Okay. Noch etwas Unverträglichkeit, zum Beispiel wegen Milch oder? Nein, da vertrage ich alles. Okay. Sie sind schon jung, aber ich muss wieder trotzdem fragen, haben Sie eine Erkrankung, zum Beispiel eine Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Hier habe ich nicht. Ich habe eine etwas vergrößerte Schilddrüse mit einem Knoten. Da bekomme ich jetzt seit 3 Jahren ein Schilddrüsenmedikament. Und werde auch regelmäßig kontrolliert, auch wegen dem Knoten. Und man hat Okay. gesagt, eventuell muss das operiert werden, aber im Augenblick noch nicht. Okay. Wissen Sie die Namen von Medikamente? Ah, das Medikament heißt L-Thyroxin. Da steht hinter 50. Da nehme ich eine Tablette morgens. Okay, noch etwas? Nein, sonst, ja, ich bin mal operiert worden als Kind, am Leistenbruch. Aber das war alles gut, war alles in Ordnung. Wie alt waren Sie? War Waren ich Sie? ungefähr 10 Jahre alt. 10 Jahre, okay. Und sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft. Ich hatte mal eine Fernreise gemacht nach Thailand und Vietnam, aber das ist schon 3 Jahre her. Und da bin ich vollständig geimpft worden gegen Hepatitis und alles Mögliche. Mein Okay. Arzt sagt, im Augenblick habe ich erstmal einen kompletten Impfschutz, besonders auch für Europa. Okay, sehr gut. Entschuldigung, ich habe vergessen zu fragen, haben Sie Probleme bei Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, beim Wasserlassen nicht. Ich hatte mal in früheren Jahren häufiger mal Harnwegsinfekte, Blasenentzündungen, aber das habe ich in den letzten Jahren nicht mehr. Und Stuhlgang, ja, jetzt seitdem ich die Bauchschmerzen habe, habe ich jetzt keinen Stuhlgang mehr gehabt, aber sonst habe ich regelmäßig Stuhlgang. Wann war der letzte Stuhlgang? Ja, so vor circa 2 Tagen. Und wie hat es ausgesehen? Der Stuhl, normale Farbe, nicht auffällig. War bisher immer eigentlich, habe ich nie Probleme gehabt. Ich dachte, Okay. das hat vielleicht jetzt was mit den Bauchschmerzen zu tun, dass der Stuhlgang jetzt so ein bisschen ausgeblieben ist. Aber muss man mal beobachten und untersuchen. Ich weiß es nicht. Okay. Frau Neuhofer, wir sind fertig. Ich möchte nur über Ihre soziale Lebens- und Familiengeschichte Fragen stellen. Ja. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, habe aber keine Kinder. Ich habe vor 2 Monaten aufgehört, die Pille zu nehmen. Seit 2 Monaten. Seit 2 Monaten nehmen Sie regelmäßig ein. Nein, habe Nein, ich Entschuldigung. Pause. Pausen, okay. Wann war die letzte Regelblutung? Vor circa 6 Wochen. Ist Ihre Regelperiod ist regelmäßig und wie Normalerweise lange dauert? ist die immer regelmäßig, habe ich eigentlich nie große Probleme gehabt. Das war immer in Ordnung. Wissen Sie, wie viele Tage dauert Ihre Periode? Was sind das immer so knapp 4 Wochen? 4 Wochen normal. Ja. Normalerweise 4 Wochen. Okay. Besuchen Sie Ihre Frauenarzt regelmäßig? Ja, ich habe das mit der Frauenärztin auch abgesprochen, dass ich die Pille pausiere, weil wir Kinderwunsch haben. Okay, ich verstehe. Was machen Sie beruflich? Ich bin Sozialarbeiterin in der Jugend, in einer Jugendeinrichtung für Jugendliche. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Die Arbeit ist stressig, aber sie gefällt mir. Okay. Die Arbeit gerne. Und leben Ihre Eltern noch? Ja, die leben beide noch. Der Vater, der ist 60 Jahre alt, der hat hohen Blutdruck, der hat auch etwas Asthma und der hat eine schwere Hüftarthrose und muss wohl bald operiert werden. Aber wahrscheinlich jetzt irgendwann im Herbst. Die Mutter, die ist auch 60 Jahre alt, die hat schweres Gelenkrheuma, so entzündliches Gelenkrheuma, aber nimmt Medikamente und ist so einigermaßen damit zufrieden. Und haben Sie Geschwister? Ja, einen Bruder. 32 Jahre alt, der hatte auch etwas Heuschnupfen und auch etwas Asthma. Ja, ansonsten ist er aber gesund. Okay. Entschuldigung. Ihr Vater leidet an Bluthochdruck, Hüftarthrose und gibt es eine noch, aber ich habe nicht, ich kann nicht Mein Vater, verstehen. der hat auch Asthma. Er hat auch Asthma. Asthma, okay. Okay, Frau Neuhofer, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen? Ja, ich frage mich natürlich, was kann das sein? Was kann ich haben da im Bauch? Das macht mir schon Sorgen. Ja, ich verstehe Sie. Natürlich, momentan habe ich eine Verdachtsdiagnose, aber erstmal sicher zu gehen, deswegen werde ich ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen. Ja. Aber ich vermute, haben Sie eine Blinddarmentzündung? Aber das ist nicht schlimm. Aber die andere Seite haben Sie Kinderwunsch und ich muss auch sicher zu sein, gibt es eine Baby momentan oder nicht. Deswegen auch ich werde Blut abnehmen. Okay, gut. Dann können wir das so machen. Darf ich jetzt, wenn ich Hunger habe, was essen oder was trinken? Nein, Sie sollen keine momentan essen Sie nicht, müssen Sie nicht essen. Also ich soll nüchtern bleiben. Ja, nüchtern bleiben. Wir müssen je nach den Ergebnissen warten. Okay, gut. Okay. Können wir so machen. Okay, danke. Gut. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Ja, hallo. Vielleicht habe ich verpasst, aber ich habe nicht gehört, was in welcher Seite hatten Sie Leistenbruch Operation? Rechte Seite. Leistenbruch war rechts. Vielen Dank. Ja, ich habe eine Frage auch über Ihre Nox-Anamnese. Ja. Ja, rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Okay, und trinken Sie Alkohol? Ich trinke auch keinen Alkohol. Ich mache viel Sport und Okay, und ja. ich möchte auch über die gynäkologische Anamnese wissen. Haben Sie vaginale Ausfluss? Hatte ich immer mal wieder, aber die Frauenärztin sagt, das ist nicht schlimm. Sie hat da Untersuchungen gemacht, aber in letzter Zeit nichts Besonderes. Ja, okay, danke schön. Frau Neuhöfer, sind Sie aktuell müde? Müde? Genau. Ja, etwas müde schon, weil in der letzten Nacht habe ich nicht gut geschlafen wegen der Schmerzen. Und haben Sie auch Gelenkschmerzen? Gelenkschmerzen habe ich nicht. Nein, nein. Und ist bei Ihnen Sehstörungen irgendwelcher Seite bekannt? Nein. Nein, ich kann gut sehen. Ich habe auch keine Brille normalerweise, kann alles gut sehen und habe keine Sehstörungen. Nein. Und haben Sie manchmal in dem Mund schmerzhafte Läsionen, Ulzere oder Aphthous-Läsionen? Im Mund, wie meinen Sie das, Läsionen? Was ist eine Läsion? Also Aphthous oder Schleimhaut. Entzündungen in der Schleimhaut? Genau. Nein, das hatte ich mal früher. Wurde mir gesagt, das sei ein Herpesbläschen, aber das habe ich jetzt schon lange nicht mehr. Bestimmt 10 Jahre nicht mehr. Und in der Vergangenheit haben Sie noch einmal oder schon einmal attackierweise Durchfall? Weißen Durchfall? Genau, attackierweise. Nein, nein, habe ich nicht. Nein. Okay, danke. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Na, nicht so richtig schwindelig, aber mir ist eben übel und ich möchte am liebsten möchte ich liegen bleiben. Also nicht irgendwie aufstehen und rumgehen, weil mir auch übel ist. Und ich habe auch schlecht geschlafen und so ein bisschen Fieber. Also da ist mir nicht gut. Ich brauche Ruhe. Besteht eine Drogenabhängigkeit? Nein. Nein, Drogen habe ich noch nie genommen. Wie haben sich Bauchschmerzen, Ihre Bauchschmerzen mit der Zeit verändert? Ja, am Anfang waren Sie, das habe ich auch schon mal, glaube ich, gesagt, war Sie sehr, eher in der Nähe des Bauchnabels, in der Mitte. Und dann haben Sie sich so nach einigen Stunden so ein bisschen mehr nach rechts verlagert. Im Lauf der Zeit schlimmer geworden. Wie bitte? Im Verlauf schlimmer geworden. Die Bauchschmerzen sind schon etwas schlimmer geworden. Anfang waren sie vielleicht etwas weniger als jetzt zur Zeit. Ja, das wurde etwas schlimmer, ja. Ist Ihr Schmerz lageabhängig? Habe ich nicht ausprobiert bisher. Wie gesagt, ich habe jetzt mehr gelegen auf dem Rücken, habe die Knie etwas angezogen und habe gemerkt, ich kann nichts Schweres auf dem Bauch haben oder auch wenn ich da ein bisschen drauf drücke, tut mir das auch weh. Ja. Aber nicht unbedingt lageabhängig, kann ich nicht sagen. So. Ich möchte zwei Fragen. Hatten am Anfang die Schmerzen einmal gehen Winde ab? Ja, ich glaube schon. Da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich sehr viel Luft im Bauch habe oder sehr viel Wind im Bauch habe. Wind. Okay. Sie haben gesagt, dumpfe Schmerzen. Sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen wieder weg, Ja, gehen aus? dauerhaft. Dauerhaft. Dauerhaft. Ja. Sie haben gesagt, Ihre Hand, Ihre Bauch eine drückende Schmerzen gesagt. Wenn ich also, Richtig? ich habe versucht, so mit der Hand mal auf den Bauch zu drücken, Ja. gerade rechts da so ein bisschen, und das tat mir ziemlich weh. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Okay, danke schön. Könnten wir als das Gespräch anfangen? Ja, okay. Bitte schön. Guten Tag, ich habe eine neue Patientin. Ich möchte sie Ihnen vorstellen. Haben Sie dafür Zeit? Ja, habe ich. Michaela Neuhöfer, Frau Michaela Neuhöfer ist 30-jährige Patientin. Sie kam heute wegen seit 2 Tagen bestehende rechte hypogastrike Schmerzen zu uns. Die Schmerzen haben erstmal in den Bauchnabel angefangen, danach wandern sie rechten Hypogastrikbereich. Die Schmerzen liegen auf einer Schmerzskala bei 7. Heute hat die Patientin eine Paracetamol eingenommen, aber es war nicht so hilfreich. Die Schmerzen sind dumpfartig. Sie hatte keinen Unfall oder bestimmte Auslöser. Sie hat nicht bestimmte Auslöser. Sie hat Fieber im Mund 39,2, 38,2. 38,2 und sie leidet an Inappetenz, Nausea, Obstipation, Insomnia und Schüttelfrost. Hat eine Stroma, deswegen nimmt sie regelmäßig Eltroxin 50 Milligramm morgens. Außerdem, sie hat auch eine Schnupfen, besonders bis Ende April, von Ende April bis Juni nutzt Asthma-Spray. Und sie hat Kinderwunsch, deswegen seit 2 Monaten nimmt sie keine Pillen und die letzte Regelblutung war vor 6 Wochen. Okay, ist die Patientin voroperiert? Ja, sie mit 10 Jahren wurde sie wegen einer inguinalen Hernie operiert. Auf welcher Seite war die? Rechtsseite, Rechte Seite, okay. rechte Seite. Gut. Und ihr Vater leidet an Arteriohypertonie, Asthma und Coxarthrose. Ihre Mutter leidet an Rheuma. Die hat einen Bruder und er hat auch Asthma. Okay. Ja, gibt es bei der Patientin noch persönliche Risikofaktoren? Ja, sie hat Kinderwunsch und normalerweise dauert ihre Periode 4 Wochen. Aber letzte Periode war vor 6 Wochen. Okay. Ja, man muss unbedingt kontrolliert mit Raucht die Beta-HCG. Patientin? Ja, raucht die Patientin? Nein, sie raucht nicht, trinkt nicht. Okay, gut. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist eine Appendizitis. Als Verdachtsdiagnose denke ich eine Ileus und Tubogravidat rechtsseitig. Ja, eine Tubengravidität, ja. Ja, Tubogravidität. Ich werde erstmal Untersuchung, körperliche Untersuchung, besonders kontrolle ich Druckschmerzen und Abwehrspannung. Ja. Und ja, danach nehme ich Blut ab. Ich kontrolliere Entzündungsparameter, Blutbild und Beta-HCG. Okay. Danach ich werde eine Ultraschall durchführen. Okay, gut. Ja, also ich denke, diese Differential- und Verdachtsdiagnose kann ich nachvollziehen, kann ich teilen. Sicherlich von der Schmerzcharakteristik, mit dem leicht wandernden Schmerz dann nach rechts, muss man an einen Prozess im Bereich Iliozykal, Appendizitis denken, aber auch bei der Vorgeschichte, dass die Pille vor 2 Monaten pausiert wurde, die letzte Periode vor 6 Wochen war, dann eine Gravidität, Tubengravidität und oder ähnliches denken. Sicherlich auch ein gynäkologisches Konsil ist sinnvoll. Gut, von Ihrer Anamnese her, denke ich, haben Sie das sehr systematisch und ruhig vorgetragen, der Patientin Gelegenheit gegeben, auch Fragen zu stellen. Sie haben vergessen, das wurde nachgelegt, nach Nikotin und Alkohol zu fragen. Ja. Das haben Sie gemerkt. Das sollten Sie möglichst nicht vergessen an den Risikofaktoren. Versuchen Sie noch mehr medizinische Begriffe vielleicht einzufügen, wenn Sie sagen, die Patientin kommt wegen seit 2 Tagen bestehender Schmerzen. Anfangs haben Sie gesagt vom Bauchnabel, da sagen Sie ruhig, seit 2 Tagen bestehender Schmerzen, anfangs umbilikal, die dann im Verlauf mehr in den rechten Mittelunterbauch und Sie haben dann, glaube ich, gesagt Hypogastrium. Ich würde fast eher sagen dann Hypochondrium, Mittelbauch und Unterbauch ziehen. Also umbilikal würde ich dann sagen statt Bauchnabel. Das macht Sinn. Die anderen Begriffe Nausea und Insomnie, finde ich, haben Sie auch gut gebracht. Bei der Diagnose der Struma habe ich erwähnt, als Patientin, dass ich auch einen Knoten habe in der Schilddrüse, der kontrolliert wird. Da sollten Sie dann sagen, die Patientin wird wegen einer Struma nodosa medikamentös behandelt. Struma nodosa medikamentös behandelt mit L-Thyroxin 50 und auch kontinuierlich überwacht, was ja bei Knoten durchaus auch sinnvoll ist. Ja, aber die anderen Sachen finde ich, Sie haben das, die Coxarthrose erwähnt beim Vater, die arterielle Hypertonie. Gut, das entzündliche Gelenkräuber kann man so benennen. Man kann das vielleicht, aber das habe ich ja auch nicht näher, haben Sie das ja auch befragt, das war ja auch nicht so entscheidend im Rahmen der Anamneseerhebung. Ja, ich denke, das haben Sie gut gemacht und wichtig war, dass Sie auch nicht zu komplizierte Sätze gemacht haben, was ich immer wichtig finde, weil da bestehen immer das Risiko, dass man sich in komplizierten Sätzen dann am Ende nicht mehr wiederfindet. Was habe ich jetzt alles gesagt? Und das finde ich, haben Sie sehr gut gemacht. Vielen Dank. Suchen Sie ein paar medizinische Fachbegriffe noch eben mehr Ja. in die Vorstellung beim Oberarzt zu bringen. Okay, vielen Dank.